Ja, ich könnte ja auch noch stundenlang weiter zuhören. Ich würde vorschlagen, dass ich vor der Pause jetzt vielleicht meinen Teil noch hinten ranpappe. Der ist relativ kurz. Ich hoffe, ich schaffe das in einer Viertelstunde, wo ich kurz noch was zu SI, Antisemitismus und Zionismus sagen möchte, um aber vielleicht, nachdem jetzt schon die Zeit ziemlich fortgeschritten ist, einiges der Diskussion sogar abzukürzen. Drei ganz kurze Punkte nur. Also das eine mit dem Vitalismus. Ich finde das völlig richtig, darauf hinzuweisen und mache das ja auch selber in meinen Beiträgen, dass es da zwei unterschiedliche Richtungen gibt. Die eine ist durch Warneigen repräsentiert, wo das ganz klar ist, dieser Vitalismus. Und der ja, soweit ich das in Erinnerung habe, auch von Debord und Sanguinetti, glaube ich, scharf kritisiert wurde dafür. Ja? Also das war in der SI ein Thema. Nur, du hast selber darauf hingewiesen, dass das bei Debord nicht völlig inexistent ist. Es gibt dann Formulierungen bei ihm, wo das so, du hast das ganz richtig gesagt, anfängt abzugleiten. Ein Beispiel ist, es gibt diesen autobiografischen Panegyrikus, ja, wo er dann zum Beispiel geradezu großkotzig verkündet, ich habe ganz sicher immer so gelebt, wie ich gefordert habe, dass man leben muss. Und mit so einer Formulierung werden natürlich alle notwendigen Widersprüchlichkeiten, die jede kritische Existenz in dieser falschen Gesellschaft natürlich hat, ja, wo es sowas eben wie ein richtiges Leben, wo man sagt, ich habe so gelebt, wie man mich gefordert hat, dass man leben müsste, überhaupt nicht hinkriegen kann. Diese Widersprüchlichkeiten werden da einfach durchgestrichen mit. Ja. Der zweite kurze Anmerkung nur, weil du in Bezug auf mein anderes Buch gesagt hast, ja, das bringt überhaupt nichts, wenn man jetzt irgendwie diesen Begriff der Spiegelung verteufelt. Meine Kritik an der Widerspiegelungstheorie bezieht sich in diesem Buch ausschließlich auf den Marxismus-Leninismus, beziehungsweise auf den Leninismus. Also das seid ihr gar nicht von berührt. Also eure Darstellung des Wertspiegels finde ich sehr instruktiv, wie ihr in dem Buch gemacht habt. Und die hat ja mit der marxistisch-leninistischen Widerspiegelungstheorie, ja, wo die ganze marxische Dialektik eigentlich auf so ein mechanistisches Abbildverhältnis reduziert wird, überhaupt gar nichts zu tun. Der dritte Punkt, es geht mir nicht in diesem Buch und auch allgemein nicht darum, so eine Art Ausspielen einer Fetischkritik auf der einen Seite und einer Klassentheorie auf der anderen Seite hinzukriegen, sondern es geht um eine Kritik an der traditionalistischen Vorstellung von Klasse und Klassenkampf, wie sie im Traditionsmarxismus, nicht nur im Marxismus-Leninismus, sondern ganz allgemein im Traditionsmarxismus vorherrschend gewesen ist. Und gegen die bringt man eine Fetischkritik in Anschlag. Fetischkritik ohne Klassen geht überhaupt nicht. Das ist, natürlich hat das ein schweres, sozusagen, es hängt ein bisschen sehr in die Richtung Fetisch, Wert, Ware und so, weil ich denke, ja, das ist das, was in den bisherigen Diskussionen aber viel zu kurz gekommen ist. Und deswegen ist der Fokus so darauf gelegt. Vielleicht kann das ein paar Punkte für die Diskussion zumindest abkürzen. Wie gesagt, ich wollte jetzt gern hinten drauf noch ein bisschen was packen, nämlich auf zumindest einen der doch ganz offensichtlichen Mängel von Debord und der SI eingehen. Ich glaube, dass der größte Mangel von Debords Kritik in seiner Ignoranz gegenüber dem Nationalsozialismus und seinem spezifischen Vernichtungsantisemitismus besteht. Du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass viele dieser Leute von der Shoah traumatisiert waren. Das ist sicher richtig, aber du hast selber richtig gesagt, das ist keine, zumindest keine Entschuldigung dafür, warum das dann eigentlich nachher so gewesen ist. Es gibt diese Ignoranz gegenüber dem Nationalsozialismus und seinem Antisemitismus. Ihr habt das selber auch dankenswerterweise sehr deutlich in euren Beiträgen ja immer herausgearbeitet. Debord erörtert zwar in recht knappen Worten den Beitrag des Faschismus zur Herausbildung des modernen Spektakels, kann ihn dann aber weitgehend nur in einem eher totalitarismustheoretischen Vokabular fassen bzw. beschreiben. Also wo es dann immer um Faschismus und Stalinismus bei der Herausbildung des Spektakels geht. Diese gleichzeitige Kritik an Faschismus und Stalinismus ist natürlich eine Parallele zur kritischen Theorie auch von Adorno und Horkheimer. Aber eben gerade diese Ignoranz, dieses Ausblenden der Spezifik des Nationalsozialismus, nämlich mit seinem Vernichtungsantisemitismus, beschreibt natürlich eine der ganz klaren Differenzen zur kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer, die eben mit die ersten waren, die darauf hingewiesen haben, was für eine unhinterkehrbare Bedeutung dieser Antisemitismus hat. In Debords Hauptwerk, das ja immerhin den Anspruch hat, die Gesellschaft als Ganzes zeitgemäß auf den Begriff zu bringen. Das ist auch kein Zufall, dass es genau 100 Jahre nach dem Kapital erschienen ist und es beginnt ja auch gleich mit einer Paraphrase des ersten Satzes des Kapitals dieses Werkes. In diesem Werk findet sich tatsächlich überhaupt gar kein Wort über den Antisemitismus, überhaupt nichts über den Nationalsozialismus in spezifischer Form, gar nichts über die Shoah und über die Massenvernichtung. Debords Erkenntnis kritisches Diktum, das ich in meiner kurzen Einleitung schon zitiert habe, nämlich dass die Wahrheit dieser Gesellschaft nichts anderes ist als die Negation dieser Gesellschaft. Das ist in seiner Allgemeinheit ebenso richtig, wie es nach dem Nationalsozialismus, nämlich nach der barbarischen Negation der bürgerlichen Gesellschaft, genau durch diese Allgemeinheit auch wieder falsch wird. Diese Negation orientiert sich hier eben, obwohl es bereits nach Auschwitz ist, nach dem Nationalsozialismus, orientiert sich ausschließlich am Marx'schen kategorischen Imperativ von 1844, also alle Verhältnisse umzuschmeißen, wie der Mensch erniedrigtes, geknechtetes und so weiter Wesen ist, aber eben nicht an dem Adorno'schen kategorischen Imperativ, der in Reflexion auf die Katastrophe fordert, eben alles Handeln im Stande der Unfreiheit fordert, alles Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich wiederhole.